Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 153 an Schiller. Wenn Sie nur die versprochenen Elegien nicht so notwendig brauchten, denn ich weiß nicht, wie ich damit einhalten soll. Schon seit 8 Tagen bin ich darüber und mit Knebel in Konferenz. Dadurch ist die Abschrift wieder unrein geworden und muss noch einmal gemacht werden. Wenn es möglich wäre, noch 8 Tage Aufschub zu geben, so sollte alles in der Ordnung sein. Ich leide noch immer unsäglich am Karneval, und durch die abermalige Ankunft von fremden Prinzen werden unsere Theater- und Tanzlustbarkeiten verrockt und gehäuft. Da ich zum 3. Stücke noch nichts zu liefern weiß, habe ich meine alten Papiere durchgesehen und darin wunderliches Zeug, aber meist individuelles und momentanes gefunden, dass es nicht zu brauchen ist. Um wenigstens meinen guten Willen zu zeigen, schicke ich hier eine sehr subjektive Schweizer Reise. Urteilen Sie, inwiefern etwas zu brauchen ist. Vielleicht, wenn man noch irgend ein leidenschaftliches Märchen dazu erfände, so könnte es gehen. Die Gegenden sind 100-mal betreten und beschrieben, doch betritt man sie wieder und liest die Beschreibungen noch einmal. Sagen Sie mir Ihre Gedanken darüber. Es versteht sich von selbst, dass alles, was die Personen bezeichnet, müsste vertilgt werden. Leben Sie recht wohl, mit großer Sehnsucht hoffe ich auf den Augenblick, Sie wieder zu sehen. Meyer hat wieder geschrieben, er negociiert, die Aldo-Brandinische Hochzeit kopieren zu dürfen. Wie sehr wünschte ich, dieses herrliche Werk in unserem Besitz zu sehen. Die Nachricht von den kantischen Gemälden ist wahr. Es steht auch schon eine Nachricht im Merkur, die ich aber leider übersehen habe. Weimar, den 12. Februar 1796. G.